4. Dialoge trainieren. A. Hören Sie genau zu. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Haben Sie diesen Anzug in Größe 48? Sie meinen den schwarzen da? Ja, genau. Ich brauche Größe 48. Aber der ist doch viel zu altmodisch für Sie. Schauen Sie, der blaue Anzug hier. Gefällt er Ihnen? Ja, der ist schön. Das ist Ihre Größe. Die Anprobe ist hier um die Ecke. Danke. Ich denke, der passt mir gut.